Laut dem südkoreanischen Sender MBC warf der Vorsitzende des Notmaßnahmekomitees der Partei des Volkes, einer südkoreanischen oppositionellen Partei, am 14. Oktober auf der Sitzung der Mitglieder des Notmaßnahmekomitees und des Ausschusses der führenden Persönlichkeiten im Parlament, Park Geun-hye, es vor, das Zeitalter der Kultur im 21. Jahrhundert in die Zeit der Barbarei zu verwandeln. Der südkoreanische Sender KBS meldete, dass am 15. Oktober in Seoul unter Veranstaltung von der Kampfdirektion für Paengnam-gi ein Volksmeeting gegen die niederträchtigen Behörden stattfand, die die Leiche des Bauern Paengnam-gi Opfer der faschistischen Repressalie obduzieren lassen wollen.